Упражнение 2, страница 119. Der Arbeiter. Die Arbeiter. Die Aussprache. Der Bruder. Die Brüder. Der Brief. Die Briefe. Die Dozentin. Die Dozentinnen. Der Elektriker, die Elektriker, das Jahr, die Jahre, der Monat, die Monate, das Russisch, der Satz, die Sätze, der Sprachkursus, die Sprachkurse, der Verkäufer, die Verkäufer, das Werk, die Werke, der Zirkel, die Zirkel, besuchen, diktieren, heißen, machen, wohnen, alles, besonders, erst, in, klar, als Elektriker arbeiten. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Russisch? Vielen Dank. Übung macht den Meister. In einem Werk.